Kreta im August. Maria Brecht, eine Studentin aus Berlin, macht mit ihrer Freundin Undine und deren Sohn Urlaub in einer Ferienanlage. Um der Langeweile am Strand zu entgehen, macht sie mit einem Mountainbike einen Ausflug in die Berge. Dort trifft sie auf einen Fremden. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht einen Schluck Wasser für mich? Er hilft ihr mit einer Dose Cola aus. Doch als Maria einen auffällig stark gesicherten Koffer auf dem Rücksitz bemerkt und Blutspuren am Auto, beginnt eine wilde Verfolgungsjagd, bei der Maria beinahe von dem Fremden getötet worden wäre. Verfluchte Scheiße, was war das denn? Bei der Polizei kann Kommissar Hierakakis ihr nicht helfen. Was sollen wir machen? Wir haben keine Zeugen, keinen Beweis, nicht mehr Indizien. Doch am nächsten Tag macht er sich um Marias Sicherheit große Sorgen. Deshalb bittet er sie, für 3 Tage nach Athen zu fliegen. 3 Nächte Titania-Hotel, 4 Sterne. Sie werden sich wohlfühlen. In Athen wird Maria von einer merkwürdigen, dicken Frau verfolgt. Mein Name ist Eleni Chalanis. Die Maria als Köder benutzen will, um an eine ganz große Geschichte heranzukommen. Ich bin Journalistin. Sie stellt Maria dem reichen Investor Yannis Kostaki vor, der sich auch ganz besonders für Marias Geschichte auf Kreta interessiert. Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Wo ist der Koffer? Erst im Taxi zum Hotel wird Maria klar, dass Eleni noch ein Geheimnis hat. Sagen Sie Ihrer Freundin, in Teheran ist es legal. Ein Mann darf eine Frau werden. Fatwa von Khomeini. Doch plötzlich meldet sich Eleni bei Maria und möchte, dass sie sich ganz schnell treffen. Warum? Was ist denn los? Ich weiß, was in dem Koffer ist. Das Perseus-Protokoll. Nach dem gleichnamigen Roman von Kai Hensel. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülker. 2. Teil. Der Anschlag. Das Video hatte keinen Ton. Man sah ungefähr 10 Menschen in einem Container. Eleni. Die Kamera hing an der Decke, vermutlich über der Tür. Was sind das für Menschen? Flüchtlinge aus der Sahelzone. Tschad, Niger, Sudan. Ein Uniformierter trat ins Bild. Die Menschen sahen ihn an, voller Erwartungen. Und wo ist das Video aufgenommen worden? Libyen, vermutlich Sirte. Der Mann hatte ein Spielzeug mitgebracht. Ein Dromedar aus Holz, geschmückt mit Perlen und einer bestickten Satteldecke. Er drückte es einem kleinen Jungen in die Hand. Dann verließ er den Raum. Die Menschen redeten, lachten sogar. Pass auf, gleich passiert's. Was denn? Der Junge spielte mit seinem neuen Schatz. Seine Finger drückten zwischen den Ohren, am Schwanz. Das Dromedar klappte auf. Eine Stichflamme schoss heraus. Das Kind verkrümmte sich, dann die Mutter. Oh Gott. Innerhalb von Sekunden war der Raum Inferno würgender, sich übergebender Leiber. Sie schrien, warfen sich gegen die Wände. Der Kampf dauerte höchstens 2 Minuten. Dann waren alle Menschen tot. Erstickt am Gas und ihrem Erbrochenen. Oh, großer Gott, was? Im Dromedar ist ein Gas, das mit der Luft reagiert. Daher die Stichflamme am Anfang. Wieder trat der Uniformierte ins Blickfeld. Jetzt mit Gasmaske. Er trat hier und da gegen eine Leiche. Hob einen Säugling auf. Ließ ihn fallen. Warum tut er das? Er will beweisen, dass alle tot sind. Dieses Video ist eine Demonstration. Es zeigt, wie wirkungsvoll das Gas funktioniert. Hast du das Video her, Eleni? Maria, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Aber du musst versprechen, dass du keinem davon erzählst. Niemandem. Ja, okay. Also gut. Vor 2 Monaten bekam ich einen Anruf. Mein Vater, mit dem ich seit Jahren nicht mehr gesprochen hatte. Pensionierter Banker. Hohes Tier. Von jedem Minister die private Telefonnummer im Kopf. Ich war erschrocken, wie alt und verängstigt er war. Er hat gesagt, dass Griechenland etwas Schreckliches bevorsteht, dass er keinen Ausweg sieht, dass er Angst hat um sein Leben. Wovor hatte er Angst? Vor dem, was Griechenland droht. Warte, ich fange ganz von vorne an. 2007, vor Ausbruch der Krise, gab es ein Treffen von sehr wichtigen Leuten. Männer aus der Politik, der Wirtschaft. Sie waren sich einig, dass Griechenland auf einen Abgrund zusteuert. Politisch, wirtschaftlich, moralisch. Ja, sie haben diskutiert, was notwendig ist. Und haben dann den Aufruf der 30 veröffentlicht. Sie forderten eine Bekämpfung der Schuldenmacherei, der Korruption, eine neue Kultur der Wahrheit. Der Aufruf wurde in 3 Zeitungen gedruckt. Es gab ein paar Leserbriefe und das war's. Als dann im Frühjahr 2010 die Krise voll ausbrach, veränderte sich die Gruppe. Sie bestand nur noch aus 10 bis 15 Leuten. Ein Anführer kristallisierte sich heraus. Rinos Panouyas, Staatssekretär im Ministerium für Bürgerschutz. Aber Panouyas bekam Kehlkopfkrebs und musste operiert werden. Seitdem spricht er nur noch mit Hilfe eines Apparats, den er sich an den Hals drückt. Sie brauchten also einen anderen, charismatischen Führer, einen, dem das Volk vertraut. Sie fanden ihn im Minister für Bürgerschutz, Dimitrios Dukakis. Er ist beim Volk sehr beliebt, sieht gut aus. Er kann Reden halten. Aber er weiß, dass das Volk sich irgendwann von jedem demokratisch gewählten Führer abwendet. Also braucht er mehr Macht. Und was ist die Lösung? Ich kann es mir langsam vorstellen. Ja. Sie haben einen Plan entworfen. Wer ist Freund, wer ist Feind? Welche Gebäude muss man unter Kontrolle bringen? Welche Grundrechte müssen aufgehoben werden? Wie stellt man das Ausland ruhig? Tausende Maßnahmen, bis ins kleinste Detail. Sie haben ein Protokoll für diese Anweisungen gemacht. 2400 Seiten. Sie nennen es das Perseus-Protokoll. Warum Perseus? Perseus hat Medusa das Haupt abgeschlagen. Genauso sehen sie sich Helden, die für die Unterdrückten zum Schwert greifen. Aber werden die Griechen sich das bieten lassen? Die erste Rede, die Dukakis halten soll, ist schon entworfen. Er wird sagen, korrupte, selbstsüchtige Diebe hätten Griechenland in den Abgrund geführt. Die Diebe hätten die Schulden gemacht, nicht das Volk. Das Volk erkenne die Schulden nicht an. Das Volk sei ab heute frei. Glaubst du denn, irgendein Grieche protestiert? Sie läuten die Glocken. Und was mit dem Ausland? Das Ausland? Da kräht doch kein Hahn danach, wenn Griechenland aus dem Euro austritt. Die Banken sehen ihr Geld sowieso nicht wieder. Und die Europäer? Die Deutschen? Ihr seid doch froh, wenn ihr Griechenland endlich los seid. Hast du das Video von deinem Vater, ja? Mein Vater wollte aus dem Komplott aussteigen. Er hatte Angst vor Panouyas. Vor dessen Andeutung. Ich habe meinen Vater beschworen, er solle weiter an den Treffen teilnehmen, Berichte schreiben, Material sicherstellen. Wenn er die Gruppe wirklich auflegen lassen will, braucht er Beweise. Ja, mein Vater hat dann Unterlagen gesammelt und mir über eine geheime Mailadresse zukommen lassen. Ja, merkwürdigerweise tauchte genau in diesen Unterlagen auch der Name Yannis Kostaki auf. In welchem Zusammenhang? Ohne Zusammenhang, bloß als Geschäftsmann. Ja, und das lag an Panouyas. Er wurde immer misstrauischer. Er hatte Angst vor einem Verräter in den eigenen Reihen. Dann rief mich vor ungefähr 6 Wochen mein Vater ein letztes Mal an. Ich habe seine Stimme kaum erkannt. Er bestand nur noch aus Angst. Er sagte, er müsse mir etwas zeigen. Das Video? Ja, wir hatten uns am Flughafen verabredet für den nächsten Abend. Aber in der Nacht davor gab es in seiner Villa einen Raubüberfall. Seine Leiche trieb im Pool. Die Polizei vermutet, dass die Räuber ihn ertränkt haben. Scheinbar hatte er mit so etwas gerechnet, denn er hatte eine Kopie der DVD an einen Freund geschickt, der sie mir dann zukommen ließ. Ach, du glaubst, Panouyas Leute haben deinen Vater umgebracht? Wer sonst? Sie hielten ihn nicht mehr für zuverlässig. Aber warum haben sie dich nicht auch noch umgebracht? Stell dir vor, in kurzer Zeit sterben Vater und Sohn. Wer hätte dann noch an einen Raubüberfall gedacht? Aber was genau haben sie vor? Ich weiß nur, dass sie einen Killer engagiert haben. Einen Libanesen mit Kontakten nach Libyen. Er hat Arafat ermordet. Keine Spur zum Auftraggeber, genau seine Spezialität. Kalispera, Diakonos. Kalispera, mein Sohn. Der Diakonos trug einen Sack auf seinem Rücken und sah ein bisschen aus wie der heilige Vassilios. Was ist in dem Sack? Bibeln. Möchten Sie sie sehen? Ja, Entschuldigung, aber die Sicherheitsstufe... Sie tun nur ihre Pflicht. Hier, es sind 5. Ah ja. Möchten Sie sie lesen? Nein. Doch, klar, aber ich bin im Dienst. Ja, vielleicht wären Sie so nett und könnten mir die Tür öffnen und aufhalten. Das darf ich eigentlich nicht. Das Sprengstoffkommando war vor einer Stunde hier und deswegen darf keiner mehr rein. Ja, verstehe. Das ist natürlich dumm. Beim Studium der Heiligen Schrift habe ich die Zeit ganz vergessen und... Nun müsste ich sie dringend zurückbringen, damit sie zum Hochfest Maria Entschlafung wieder an ihrem angestammten Ort sind. Ja, Also, ich weiß nicht. Alles zu Ehren der heiligen Philosophie. Na gut, dann gehen Sie schnell rein. Aber beeilen Sie sich. Du musst das Video der Polizei geben. Die Polizei? Die Polizei untersteht dem Ministerium für Bürgerschutz. Ja, dann gibt's an die Presse. Ich bin die Presse. Jedenfalls musst du diese Leute stoppen. Ich kann diese Leute nicht stoppen. Ich will sie auch nicht stoppen. Und weißt du warum? Deshalb. Jahrelang habe ich darauf gewartet. Ich bin so gut wie am Ziel. Ein paar Informationen fehlen mir noch, dann habe ich die Story des Jahrhunderts. Eine Green Card? Ja. Ich will neu anfangen. Neuer Körper, neues Gesicht, neues Leben. Und ganz bestimmt nicht als Tellerwäscherin. Aber ich komme nicht mit leeren Händen. In Griechenland knallt's und ich habe die Wahrheit. Ich habe die Namen, die Protokolle, das Video. Ich habe die beste Story seit Watergate. Du kannst einen Putsch verhindern. Ein Putsch macht dieses Land nicht schlimmer, als es ist. Mein Vater hat mir nichts vermacht. Ich habe keinen Cent. Wenn ich meine Sachen verkaufe und ein paar Schulden begleiche, habe ich gerade noch Geld für ein Flugticket und ein paar Nächte in einem miesen kleinen Hotel. Aber ich habe eine Story im Gepäck. Niemand macht sie mir kaputt. Auch du nicht. Gabriel schloss die Tür und schaltete zwei Nischenlichter ein. Er hatte die Metropolis am Vormittag besucht und sich jedes Detail eingeprägt. Die Positionen der Lichtschalter, die Entfernung zu den Bänken, den Türen, möglichen Fluchtwegen. Nach sicheren Verstecken hatte er sich umgeschaut. Gabriel stieg auf die Empore, versteckte zwei Bibeln links und rechts der Säulen. Er schaute auf das Display seines Telefons. Okay. Vier Balken. Keine Gefahr eines Funklochs im entscheidenden Augenblick. Hinter der Ikonostase schnitt er einen Spalt in die Holzverkleidung, gerade genug, um eine weitere Bibel hineinzuschieben. Drei Balken auf dem Display. Neben dem Altar fand Gabriel einen Gipssockel und deponierte die Bibeln Nummer 4 und 5. Er spürte, dass sein Plan gesegnet war. Dass seine Rache gesegnet war. Niemand kannte die Wahrheit. Niemand ahnte, wie viele Menschen sterben würden. 300 Tote in der Kathedrale? Es war bloß der Beginn. Lass uns durch den Park gehen. Zu gefährlich. Die größte offene Heroinszene Europas. Umso besser. Dürre Gestalten kauerten auf dem Rasen. Manche standen seltsam verkrümmt auf den Wegen. Flämmchen leuchteten, Löffel blitzten. Eleni, dreh dich jetzt nicht um. Bleib ganz ruhig, ich muss mal was nachsehen, ja? Was ist denn? Ich ging ein paar Schritte ins Halbdunkel, machte einen Satz ins Gebüsch und packte ein Mädchen. Es wehrte sich verzweifelt, aber ich hatte es sicher im Schwitzkasten. Heb die Kamera auf! Eleni, heb die Kamera auf! Bratni, deutet den Berg! Stopp ihn! Michael, die Schöpfer! Was sagt die? Na gut, was soll sie schon sagen? Sie holt gleich ihren großen Bruder und sie werden dich ficken! Sei doch mal still, Mann! Von wem hast du die Kamera, hä? Das sei meine! Ist doch Blödsinn! Dafür habe ich viele Männer die Eier geleckt! Und wer hat dich geleckt, damit du mir nachspionierst, hä? Okay, ich sage alles! Gib mir bitte Kamera zurück. Nein. Erst mal sehen, was du da eigentlich fotografiert hast. Sehr interessant. Es waren über 30 Fotos. Das gibt's doch nicht. Das Mädchen hatte mich den ganzen Tag verfolgt. Vor dem Titania-Hotel hatte sie das erste Mal fotografiert. Dann war sie mir die ganze Zeit gefolgt bis zu Elenis Wohnung. Wann hast du das bemerkt? Als wir bei dir aus der Hostie rausgekommen sind. Da ist sie mir schon aufgefallen. Ja, und was machen wir jetzt? Okay. Wer hat dir gesagt, du sollst mich verfolgen? Ein Mann. Ein Mann. Wie hieß der Mann? Weiß nicht. Und wie sah der Mann aus? Wie ein Fickmann. Wie heißt du? Chanel. Wie alt bist du? 17. Was will der Mann von mir? Ich soll nur fotografieren, was du machen. Jeden Ort, jede Person. Wo wohnt er? Im Hotel. Wann triffst du dich wieder mit dem Mann? Heute Nacht. Gut, dann bring mich zum Hotel des Mannes. Maria! Er kriegt sie die Kamera nicht wieder. Du weißt doch gar nicht, was er vorhat und ob er gefährlich ist. Was schlägst du vor, hä? Soll ich das Mädchen einfach laufen lassen? Mein Gott, wir sollten uns jetzt einfach um Janis kümmern. Er ist das größte Fragezeichen in meiner Geschichte. Er ist unsere Story. Wir machen sie gemeinsam. Wir sind ein Team. Komm, geh nach Hause. Schau dir nochmal den Film an, ja? Und dann überlege, über wie viele Leichen du für deine Story gehen willst. So, komm, Fiki, Fiki. Zwei Afrikanerinnen in pinkfarbenen Miniröcken standen neben dem Eingang zum Hotel. Hey, Schlampe, verpiss dich! Sie sahen zu uns herüber, als witterten sie Konkurrenz. Hier also okay. Wohnte er. Kamera für dich, Fotos für mich. Bitte, bitte, ich brauche Kamera und Bilder. Der Mann schlägt mich tot. Gut. Der Mann würde Fragen stellen. Vielleicht ist das wirklich keine gute Idee. Chanel müsste von der Begegnung gut, mit dir erzählen. Ist gut, hier hast du alles. Dankeschön. Aber das ist eine Putzka. Chanel war zum Hotel gelaufen, hatte gegrinst und den Mittelfinger gezeigt. Ich hatte mich in einen Hauseingang zurückgezogen und beobachtete das Hotel. Nach einiger Zeit kam er heraus. Ich erkannte ihn sofort. Gabriel verließ das Hotel. In der Hand hielt er den Aluminiumkoffer. Er schaute sich kurz um, dann ging er los. Er vermied größere Straßen und hielt sich im Schatten der Häuser. Ich folgte ihm, vorbei an einem Pornokino, einer Kirche, einem Hotel. Ein Wagen der Stadtreinigung näherte sich, spritzte Wasser aufs Pflaster in die Müllhaufen. Das Wasser roch beißend nach Chlor. Wieder eine Nebenstraße. Gabriel ging an einem Müllcontainer vorbei. Er hob den Koffer an, warf ihn mit einer knappen Bewegung in den Container. Dann ging er weiter in die Dunkelheit, verschwand in einer Gasse. Ich blieb stehen. Kein Mensch auf der Straße. Hinter einigen Fenstern Licht. Ich zog mich an der Kante des Containers hoch, beugte mich hinunter, griff nach dem Koffer. Ich konnte ihn mit einer Hand aus dem Müll fischen. Der Koffer war nicht abgeschlossen. Ich sah zersplittertes Holz, Leder, bunte Perlen. Okay. Die Reste des Dromedars. Was hat das alles zu bedeuten? In den Metallkoffer ist Giftgas aus Libyen gekommen. Der Mann hat das Gift von Greta nach Athen gebracht. Und jetzt hat er den Koffer und alle Spuren entsorgt. Das bedeutet, er hat jetzt seine chemische Waffe präpariert. Der Anschlag wird wahrscheinlich morgen stattfinden. Aber wo? Und was mache ich jetzt? Ich fand in meiner Tasche eine Karte mit einer Telefonnummer. Dariusz? Ja? Erinnern Sie sich noch an mich? Athen, 15. August. Marie in Schlafung. Der kleine Mann stand in der Vorhalle des Kriegsmuseums. In einem Anzug, der lächerlich groß vom ausgezehrten Körper hing. Sie kommen spät. Es gibt Straßensperren. Ist das ein Problem? Nein, ich bin im Plan. Hier. Was ist das? Eine Telefonnummer. Die Bergungsteams werden in der Kathedrale die ferngezündeten Sprengsätze finden. Und ihre Spezialisten werden den Datenverkehr analysieren. Von dieser Nummer werden die Zünder ausgelöst. Gleichzeitig lassen sie das Bildmaterial der Kameras um die Kathedrale auswerten, vor allem westlich, Richtung Sitagma Platz. Auf mehreren Kameras werden sie eine kleine blonde Frau sehen. Um 12 Uhr greift diese Frau zu ihrem Telefon, macht einen Anruf und die Bombe geht hoch. Die Telefonnummer ist übrigens von einem deutschen Handy, von einer gewissen Maria Brecht. Von wem haben Sie diese Information? Von einer Journalistin, die der Spur dieser Deutschen seit Tagen gefolgt ist. Sie hat es mir heute Morgen gesagt. Und wenn die Journalistin redet? Die Journalistin kann nicht mehr reden. Wenn Sie schnell sind, werden Sie die Deutsche in ihrem Hotelzimmer verhaften, sonst am Flughafen beim Einchecken. Das könnte zu diplomatischen Verwicklungen führen. Mit Deutschland? Hoffentlich. Ja? Ups. Können ruhig reinkommen. Guten Morgen. Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Nee, ich habe eigentlich überhaupt nicht geschlafen. Oh, tut mir leid, dieses Klappsofa, ich weiß. Nee. Daran lag es jetzt wirklich nicht. Was wäre ich denn ohne Sie? Wissen Sie, ich habe nachgedacht. Sie müssen zu Ihrer Botschaft gehen. Ja, ich weiß. Wir Iraner, wir können nicht zu unserer Botschaft gehen. Aber Sie können zu Ihrer Botschaft gehen. Heute ist Feiertag. Die deutsche Botschaft hat Nummer für Notfälle. Ja, aber da werden Sie mir nicht glauben. Sie sollen Ihnen auch nicht glauben, Sie sollen Ihnen helfen. Ja. Ist wahrscheinlich die beste Idee, oder? Also, ich gehe schnell meine Sachen aus dem Hotel holen und dann rufe ich bei der Botschaft an. Sie haben meine Großeltern, meine Onkel und Tanten auf dem Dorfplatz erschossen. Sie haben meine Mutter vergewaltigt, vor den Augen meines Vaters. Die Deutschen waren Tiere. Tiere lachen nicht beim Töten. Haben die Deutschen ihre Familie entschädigt? Nein. Haben sie Reparationen gezahlt? Nee. Haben sie wenigstens um Vergebung gebeten? In verlogenen Phrasen. Erniedrigen Sie das griechische Volk bis heute? Sie sind wieder da. Erpressen uns, saugen uns aus. Frau Brecht? Ja? Was gibt's denn? Das wurde gerade für Sie abgegeben. Für mich? Danke. Es war ein gefütterter Umschlag mit einer Nachricht. Sie setzen sich um 12 Uhr in das Café Mykene, in der Metropoleos. Sie sind pünktlich. Sie rufen nicht die Polizei. Sie hatten ihr Telefon eingeschaltet. Was nützt mir Ihre Freundin, wenn Sie mir nichts nützen? In einem Plastiktütchen lag ein blutiger Stummel Fleisch mit einem grünen Ring. Großer Gott. Es war Elenis Ohr. Es geht nicht. Es geht nicht. Es ist zu grausam. Erinnern Sie sich? Sie haben einen Mann für den Job gesucht. Sie haben mich gesucht. Wir dachten, Sie wären tot. Ich habe Sie gefunden, Panoyas. Weil ich wusste, dass es in Griechenland ein Problem gibt. Weil ich wusste, dass es Männer gibt, die wollen dieses Problem lösen. Und deshalb sind wir heute hier. Um das Problem zu lösen. Ich werde bald sterben. Wir sterben alle. Ich will nicht als Verbrecher sterben. Handeln Sie. Verhaften Sie nach dem Anschlag viele Leute. Am Abend verhaften Sie dann den Drahtzieher. Der Drahtzieher ist blond und weiblich. Sie hat kein Alibi. Sie ist auf Kreta vom Tatort geflohen. Wir. Das Böse hat ein Gesicht. Das Böse ist deutsch. 11.19 Uhr. Noch gut 40 Minuten bis zum Termin im Café. Ich ging durch Gestank und flimmernde Hitze. Ich hatte Angst und fühlte mich schuldig. Wenn Eleni tot war, dann wegen mir. Ich muss zur deutschen Botschaft gehen. Scheiße. Die Botschaft war egal. Ich muss die Polizei rufen. Nein, die Polizei wird nicht helfen. Das Gelände um die Metropolis-Kathedrale war abgeriegelt. In den Nebenstraßen standen Mannschaftswagen und Soldaten. Schaulustige standen an den Absperrungen. Soldaten posierten für die Kameras. Sie setzen sich um 12 Uhr in das Café Mykene. In der Metropoleos. Wieso muss ich mich eigentlich in das Café setzen? Wenn er mich erpressen will, kann er einfach anrufen. Wenn er mich in eine Falle locken will, muss er Eleni doch nicht verschleppen und verstümmeln. Mein Kopf war wirr. Was ist denn hier los? Das wissen Sie nicht. Heute ist der 15. August. Maria in Schlafung. Das ist ein wichtiger Feiertag für uns Griechen. Ach so? Hier findet eine große Messe statt. Wer kommt denn? Der Ministerpräsident, Staatspräsident, Generäle, der ganze Abschaum. Kathedrale, also hier. Nirgends lassen sich Sprengsätze besser verstecken als in den zahllosen Winkeln und Nischen. Hunderte Menschen in einem geschlossenen Raum. Die gesamte Staatsspitze. 11.42 Uhr. In 18 Minuten soll ich im Café sein. Sie sind pünktlich. Sie rufen nicht die Polizei. Die Soldaten waren sehr jung. Wahrscheinlich Wehrpflichtige. Einer lehnte im Schatten an der Mauer. Auf die Kathedrale ist ein Anschlag geplant. Na klar. Deshalb sind wir ja hier. Was? Sie wissen davon? Die Polizei kriegt alle paar Minuten eine anonyme Drohung. Nein, ich drohe nicht. Ich weiß es. Ach ja? Ja. Woher? Ich weiß es halt. Passen Sie mal auf. Alle Personen hier werden kontrolliert. 50 Meter um die Kathedrale. Niemand kommt rein, ohne Sondergenehmigung. Hm? Haben Sie die Kathedrale durchsucht? Ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Heute Morgen waren Spürhunde in der Kirche. Deutsche Schäferhunde in einer griechischen Kathedrale. Hm? Ja, aber finden die Hunde auch Giftgas? Hallo? Deutsche Schäferhunde. Ich meine winzige Mengen, wahrscheinlich flüssig, in Ampullen. Sie müssen die Kathedrale räumen. Ja, keine Sorge. Alles im grünen Bereich, bitte, ja? Bitte, nein, Sie müssen mir glauben. Sie müssen mir glauben. Hier, bitte, nehmen Sie die DVD. Ja, gucken Sie sie okay, an und, okay. Und Sie verstehen. Ja, ja. Und jetzt gehen Sie bitte aus dem Schatten, ja? 12:02 Uhr. Vor dem Café Mykene war ein Tisch frei. Ich ließ mich auf einen der Stühle fallen und schloss die Augen. Ich hatte alles versucht. Hatte gekämpft. Hatte verloren. Ich kann Eleni nicht retten. Was ist noch wichtig? Ich kann niemanden retten. Ich war nur noch erschöpft. Calimera. Der Kellner legte die Karte auf den Tisch. Calimera, danke. Ich blätterte darin, musste Zeit gewinnen. Sie halten Ihr Telefon eingeschaltet. Ich kontrolliere mein Telefon. 4 Balken. Aber der Akku ist fast leer. Im Fernsehen sah man das Innere der Kathedrale. Kamerafahrt über die ernsten Gesichter des Ministerpräsidenten und seine Minister in den ersten Reihen. Ein Junge näherte sich auf einem Skateboard, warf einen Briefumschlag auf Marias Tisch. Hey, was? Bleib stehen, warte! Sie wollen mit Ihrer Freundin sprechen? Sie wollen mit Ihrer Freundin sprechen? Dann wählen Sie folgende Nummer. Eine griechische Mobilnummer? Was zum Teufel? Plötzlich sah ich ihn am Straßenrand stehen. Er trug eine graue Jogginghose, darüber ein grün-weißes T-Shirt mit einem Fußball. Gabriel hielt ein Telefon in der Hand. Er sah sie an. Ich stehe auf. Hey! Gabriel ging los. Er ging langsam, wurde schneller. Halt! Er tippte in sein Telefon. Ich verfolge ihn. Stehen bleiben! Er lief, schaute auf sein Display. Bleiben Sie stehen, habe ich gesagt! Ich habe ihn fast erreicht. Greife nach seiner Schulter. War das Attentat geglückt? Waren sie alle tot? Die Deutsche. Warum hatte sie die Nummer nicht gewählt? Er hatte es tun müssen. Die Schüsse von der Kathedrale. Wer hatte geschossen? Athen. In der griechischen Hauptstadt wurde während der Messfeierlichkeiten in der Kathedrale ein schweres Attentat auf die gesamte griechische Regierungsspitze verübt. Der Anschlag hat bisher 5 Tote gefunden. Der Ministerpräsident und mehrere Minister befinden sich im Krankenhaus. Über den gesundheitlichen Zustand gibt es immer noch widersprüchliche Meldungen. Immer noch werden Verletzte auf dem Platz vor der Metropolis versorgt. Gerade erfahre ich, dass der Justizminister seinen inneren Verletzungen erlegen soll. Soldaten hatten die Fenster der Kathedrale eingeschossen, das Gebäude mit Gasmasken geschützt. Bei dem Giftgas handelt es sich um eine Substanz, die möglicherweise aus ehemaligen irakischen oder libyschen Militärbeständen stammt. Griechische Anarchisten, panhellenische Faschisten, arabische Islamisten. Gerüchten zufolge lieferte eine junge Frau mit blonden Haaren Minuten vor dem Attentat die entscheidende Warnung. Von der Auswertung der Überwachungskameras erhofft man sich weitere Aufschlüsse. Nur Dimitrios Doukakis, der Minister für Bürgerschutz, befand sich nicht in der Kathedrale. Nach letzten Meldungen ist er bereits auf dem Rückweg nach Athen. Ich wollte weinen, konnte aber nicht. Ich wollte schreien und konnte nicht. Ich hatte entsetzlichen Durst. Aber in der Minibar lag ein abgeschnittenes Ohr. Weil ich die Fotos nicht von der Kamera gelöscht habe. Oh mein Gott. Welchen Grund hat er, mich noch leben zu lassen? Go, go, go! Hände hoch! Frau Maria Brecht, Sie sind verhaftet. Wegen Beteiligung an einem schweren terroristischen Anschlag auf die griechische Regierung. Woher wussten Sie von dem Anschlag? Ich habe ihn vermutet. Vermutet? Einfach so. Woher hatten Sie das Video? Von einer Freundin. Wo ist diese Freundin? Das weiß ich nicht. Sie wollen Ihre Hintermänner schützen? Ich habe keine Hintermänner. Okay. Sie haben die Nerven verloren und jetzt haben Sie Angst vor Ihren eigenen Leuten. Nein, ich bin allein in Athen. Wer hat den Diakonos ermordet? Wahrscheinlich der Libanese. Wo ist er jetzt? Das weiß ich nicht. Was ist sein nächstes Ziel? Ich habe keine Ahnung. Sie lügen! Sie lügen, Frau Brecht! Sie haben Hintermänner. Und es wäre besser für Sie, wenn Sie langsam mit der Wahrheit herauskämen. Gabriel hatte das Steuerrad festgestellt. Das Motorboot hielt Kurs Süd-Südost. Die Wunde an seiner Schulter war mittlerweile blau geschwollen, hart und taub. Vor 5 Minuten hatte er sich Lidocain gespritzt. Auf dem Display blinkte ein grüner Punkt. Noch 20 Meilen bis zum Ziel. Er setzte das Skalpell an. Blut und Eiter liefen ihm über die Hand. Ihm wurde übel. Dann wurde ihm schwindlig. Lieber eine große Wunde, dafür ohne entzündetes Fleisch. Dafür wird sie büßen, diese verdammte Nutte. Er drückte ein paar Kompressen auf die Wunde, befestigte sie mit Pflaster und wickelte sich elastische Binden um die Brust, den Hals, unter die Achseln. Jetzt konnte die Wunde heilen. Ich werde mir für die Deutsche was ganz Besonderes ausdenken. Irgendwo da vorne im Nebel lag das Schiff. Das Ziel seiner Rache. Nicht bloß ein paar Dutzend Menschen würden heute Nacht in den Abgrund stürzen, sondern ein ganzes Land. Wir überflogen die Küste und das Meer. Tiefblau, gesprenkelt von Inseln und Inselchen. Manche schienen unbewohnt zu sein. Auf anderen brannten nur 3, 4 Lichter. Mir war bis jetzt nicht klar gewesen, aus wie unendlich vielen Inseln Griechenland bestand. Wohin bringen Sie mich? An einen sicheren Ort. Er sah das Patrouillenboot im Nebel liegen. Typ Saar 4. 4 Dieselmaschinen, 4 Schrauben, 12.000 PS. Am Bug eine 30mm Kanone. Gabriel hatte den Außenborder ausgeschaltet und trieb lautlos auf sein Ziel zu. Er prüfte den Sitz seines Maschinengewehrs, seiner Handgranaten und seiner Rafka, seinem Juwel und Liebling. Er baut nach seiner Vorstellung eines stillen, zuverlässigen Tötens. Er prüfte den Sitz seiner Schutzweste, der Arm- und Beinprotektoren. Mit wie viel Widerstand würde er rechnen müssen? Sicherlich mit weniger als der Regelbesatzung von 50 Mann. Er sah durch sein Nachtsichtgerät. Gerade 6 Mann waren an Deck, vermutlich 3 oder 4 auf der Kommandobrücke. Weitere Männer schlafend in den Kojen. Vor mir stand eine Tasse Tee. Ich konnte sie nicht anrühren, weil meine Hände immer noch gefesselt waren. Wahrscheinlich wurde der Raum nur selten benutzt. Für Gefangene im Krieg zum Beispiel oder Staatsfeinde wie mich. Ich hätte die Größe des Schiffs in der Dunkelheit schlecht schätzen können. Ein Kriegsschiff jedenfalls, mit Rettungsbooten an der Seite und mindestens einer Kanone am Bug. Ich kenne Sie doch. Sind Sie der Soldat, den ich vor der Kathedrale um Hilfe gebeten habe? Oh. Ja? Wie sind Sie denn hierher gekommen, ne? Ein Hubschrauber hat mich zum Stützpunkt geflogen, dann mit dem Boot hierher. Scheiße. Habe ich eine große Wunde? Es blutet, aber es ist nicht ganz so tief. Was haben die denn mit Ihnen gemacht? Die ganze Zeit haben die mich verhört. Frau Maria Brecht, woher wir uns kennen, woher Sie das Video haben. Haben Sie die Fenster der Kathedrale eingeschossen, ja? Ja, habe ich. Mit ein paar Kameraden. Wir hatten im Mannschaftswagen einen DVD-Player. Zuerst haben wir noch gedacht, was hat denn das mit uns zu tun? Dann haben wir von innen Schreie gehört. Wir haben in die Fenster geschossen, die Türen aufgerissen. Dafür haben die mich verhaftet. Handeln ohne Befehl. Aber Sie haben vielen Menschen das Leben gerettet. Ja, ja. Aber darüber scheint man auf diesem Schiff nicht besonders glücklich zu sein. Denen flattern die Nerven. Ihre Aktion ist schiefgelaufen. Der Ministerpräsident, er lebt. Der Außenminister, er lebt. Und jetzt suchen Sie einen Verräter. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Frau Brecht, aber Sagen Sie es nicht. Ich will es auch nicht wissen, aber die werden Sie verhören. Die Methoden sind denen egal. Die wollen alles wissen. Ja, ich... Nein, sagen Sie das denen. Nein, nicht mir. Ich mache hier meinen Wehrdienst. Ich will nur eins. Raus hier. Hey, lasst mich da raus! Ha? Ich will das Scheiß nicht zum Tode haben! Hören Sie auf zu brüllen! Hören Sie auf, bitte! Hören Sie auf. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ist Dukakis hier? Oh, Dukakis. Alle himmeln ihn an, alle. Ja, sieht gut aus, er kann reden, er ist reich. Ja, alter Adel, die Leute lieben das. Adel ist unabhängig, hat noch Wert. Adel steht über den Parteien, ne? War ein Anschlag mit Giftgas, das... Ja, ist natürlich schrecklich. Der Anschlag, das hat keiner gewollt. Diese unmenschlichen, vom Ausland gesteuerten Anarchisten. Aber nun sind die alten Politiker eben weg. Und der Neue ist da. Gibt den Menschen neue Hoffnung und dem Land wieder Stolz. Nein, der Anschlag reicht nicht. Der Anschlag gibt ihm noch keine Macht. Er muss einen Plan haben für die nächsten Stunden. Ja, deshalb sind auf diesem Schiff alle so hysterisch. Die haben die Machtübernahme monatelang geplant. Das Perseus-Protokoll. Ja, Sie wissen es, ja? Ja, Sie wissen wohl alles. Die sitzen da oben und haben einen Code. Sie müssen ihn nur auslösen und dann wird ein Programm aktiviert, das sich wie ein Virus durch alle Regierungscomputer frisst und sie unbrauchbar macht. Aber sie trauen sich nicht. Warum? Weil sie in ihren Reihen einen Verräter haben. Wer ist es? Solange sie den Namen nicht haben, können sie Perseus nicht auslösen. Ich verstand. Da oben wollten Sie von mir den Namen. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Aber wenn Sie hier lebend rauskommen wollen, dann spielen Sie nicht die Heldin. Da oben sitzen Leute, die haben ihr Handwerk während der Diktatur gelernt. Die brauchen den Namen. Und die brauchen ihn schnell. Sagen Sie ihnen den Verräter. Noch knapp 10 Meter bis zum Boot. Ein Soldat lehnte an der Reling, vertieft in sein Smartphone. Gabriel näherte sich mit einer Hand am Steuer. In der anderen seine Lieblingswaffe Ravka. Der Soldat sah auf, wollte sich drehen. Gabriel schoss, bevor er ihn sah. Plopp, machte die Ravka. Und der Soldat spürte einen Stoß zwischen seinen Schulterblättern. Nicht mehr, keinen Schmerz. Langsam, wie in Zeitlupe, ging er zu Boden. Gabriel warf einen Tau über die Bordwand und zog sich an Deck. Der Soldat glotzte ihn blöde an. Das Gift hatte sein Gehirn längst erreicht. In wenigen Sekunden würde er einschlafen und nie wieder aufwachen. Hey, Pipo! Pipo! Schon kamen 2 weitere Soldaten, sahen ihren Kameraden zusammengesunken auf dem Deck, sahen Gabriel an der Reling. Ich stand vor der Putsch-Elite Griechenlands. Guten Abend, Herr Staatssekretär. Männer zwischen 40 und 50 Jahren. Eine Frau. Minister Dukakis stand etwas abseits, bewegte leicht die Lippen, als memorierte er seine Antrittsrede. Sie wissen, warum Sie hier sind? Ich kann es mir denken. Ja. Die Wahrheit. Fräulein Brecht. Die Wahrheit war in diesem Raum keine Option. Okay, es hat ja doch alles keinen Zweck mehr. Niemand würde sie glauben. Ich möchte eine Erklärung abgeben. Fünfzehn Männer in ihren Kohlen. Vor ihren Spinden auf der Toilette. Gabriel hatte sie alle getötet. Schießen, schießen. Die Waffe nachladen, dem Angriff von hinten ausweichen, dem Feind den Schädel brechen. Horchen hinter einer Wand nach Gurgeln. Ein Verwundeter tastet nach seiner Waffe, Schuss in den Hals. Eine Bewegung im Augenwinkel, ein fliehender Körper. Den Mann von der Leiter reißen. Töten, töten, töten. Das erste Mal vor einem Jahr, gegen 2 Uhr nachts. Er saß am Ende der Bar und bestellte einen Gin Fizz. Er fragte, wie lange meine Schicht noch dauert. Und von da an haben wir uns gesehen, wann immer seine Zeit es erlaubte. Kreta, Mykonos, Athen. Haben Sie über Politik geredet? Was uns aneinander fesselte, war nicht die Politik. Ich sah in die Runde. Niemand glaubte mir. Aber es war zu spät. Ich konnte nicht zurück. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Vorletzte Nacht. Na, das kann nicht sein. Sie wollen doch wissen, warum ich hier bin. Woher ich alle Details kenne. Dann lassen Sie mich reden, solange ich noch lebe. Solange Sie noch leben. Der letzte Satz hatte funktioniert. Augenbrauen hoben sich. Also, der Greta-Urlaub mit meiner Nachbarin war Tarnung. 3 Nächte Athen. Er hatte den Flug gebucht, ein Zimmer im Titania reserviert, natürlich anonym. Niemand durfte von unserer Beziehung wissen. Aber schon in der ersten Nacht spürte ich, etwas war anders. Was war anders? Er wirkte nervös. Er musste, um einzuschlafen, eine Tablette nehmen. Auf meine besorgten Fragen reagierte er gereizt. Ich spürte, etwas stimmte nicht. Ich fühlte, etwas lastete auf seiner Seele. Und ich wollte die Last mit ihm teilen. Ich schäme mich, aber ich schnüffelte in seinen Unterlagen. Ich fand eine DVD. Das ist unmöglich. Waren Sie in dieser Nacht im Zimmer 820 oder ich? Ich sah das Video. Und es war entsetzlich. Ich dachte, es hätte mit seiner Arbeit zu tun als Minister für Bürgerschutz. Doch am nächsten Morgen konnte ich ein Telefonat belauschen. Es ging um einen Anschlag und um geheime Änderungen an einem Computerprogramm. Er ging ins Bad. Sein Notebook lag auf dem Bett und ich kopierte heimlich Unterlagen auf einen Stick. Dukakis musterte mich mit ruhigem Blick. Immer noch schien er zu glauben, er müsse sich gegen diese Irre nicht verteidigen. Das schreckliche Geheimnis enthüllte sich mir erst in der dritten Nacht. Den ganzen Tag hatte ich im Hotel auf ihn gewartet. Von ihm kam kein Anruf, nichts. Ich war wütend. Also schaute ich in die Unterlagen. Da waren Dateien mit Listen und Notizen. Und gegen Morgen entdeckte ich den Verrat. Nicht nur ich sollte ausgelöscht werden, sobald er auf dem Gipfel seiner Macht stehen würde. Sie alle sollten sterben. Das ist die geheime Änderung an Perseus. Das ist doch das klassische Muster. Sobald der neue Herrscher an den Hebeln der Macht sitzt, beseitigt er die alten Verbündeten. Niemand soll seine Macht gefährden, niemand soll seinen Anteil fordern. Rätselhafte Autounfälle, tückische Krankheiten, ein rätselhafter Selbstmord. Dies ist alles Teil des manipulierten Codes. Sie können ihn nicht mehr ändern. Lösen Sie Perseus aus. Ja, lassen Sie zu, dass Dimitrios Dukakis ihn auslöst. Und ich sage Ihnen eins, keiner von Ihnen wird die nächsten 6 Wochen überleben. Diese Geschichte ist infam. Es wäre aber doch gut zu wissen... Stimmt es? Sie haben mit China telefoniert? Das ist eine Verrückte! Aber Sie haben mit China telefoniert. Woher hat die Deutsche das Material? Mit wem haben Sie telefoniert, Dukakis? Stimmt es, dass Sie gestern Abend... Ein blassblonder Mann stand im Raum, eine Maschinenpistole in der Hand. Er redete nicht, er drohte nicht. Er blinzelte, als er Maria sah. Er schoss. Ich stand an der Reling und zählte 8 tote Soldaten an Deck. Von der ausgebrannten Kommandobrücke stieg Rauch in den Himmel, ebenso aus 2 Luken am Heck. Der Mann hatte ganz links begonnen. Schuss für Schuss. Im Uhrzeigersinn hatte er alle Anwesenden getötet. 15 Schuss. 15 zusammengesunkene Körper. Blut auf den Tischen. Gehirnspritze an den Wänden. Dukakis hatte er verschont. Lassen Sie mich doch bitte mit dem Herrn Minister allein. Und Maria. Eine Gruppe von Putschisten. Sie wollten mit einem Giftanschlag die Regierung auslöschen. Für diesen Anschlag hatten sie einen Killer engagiert. Warum taucht der Killer plötzlich an Bord auf? Metzelt seiner Auftraggeber nieder. Sie? Wir müssen hier weg. Ja, aber wie denn? Am Heck liegt ein Boot. Er ist da drin, mit Dukakis. Ja, wir können nichts für den tun. Warum kommt denn keine Hilfe? Weil niemand Hilfe rufen kann. Weil er das ganze Schiff massakriert hat. Wie haben Sie Ihre Fesseln aufbekommen? Ich habe im Mannschaftsraum ein Messer gefunden. Ja, aber ich... Mit gefesselten Händen komme ich die Reling nicht runter. Nein, das geht schon. Ich helfe Ihnen. Wir haben keine Zeit dafür. Ich kann nicht... Der Schuss kam von der Brücke. Aus dem Mund des Soldaten lief Blut. Gelb-türkis geblümte Polster. Eine Pantry, über der Becher, Schalen, Geschirrtücher an Haken hingen. Ich lag vorne auf der Koje. Meine Hände waren immer noch gefesselt. Ich wusste nicht, wie ich auf dieses Boot gekommen und wie lange ich bewusstlos gewesen war. Dukakis lag nackt in der Ecke. Er war tot. Sein Körper war übersät von Schnittwunden. Ich würgte meinen Brechreiz hinunter. Gabriel öffnete eine Tüte mit Schokoladenrosinen und steckte sich einige in den Mund. Warum? Meine einzige Chance war, zu reden. Warum? Mich nicht wie ein Opfer zu verhalten. Das war nötig. Er wollte Perseus nicht auslösen. Warum musste er Perseus auslösen? Griechenland hat keine Regierung und keine Verwaltung mehr. Es kann seine Grenzen nicht mehr schützen. Die Strom- und Wasserversorgung bricht zusammen. Plünderung, Morde. Ich hoffe auf Typhus und Cholera. Sie hoffen darauf, ja? Dukakis hat meine Schwester getötet. Meine Eltern. Er musste bezahlen dafür. Dieses Land hat ihn zum Minister gemacht. Es hat einem Mörder zugejubelt. Griechenland muss bezahlen. Wir müssen alle bezahlen für unser Tun. Ich hätte sie schon in den Bergen töten müssen. Ich bezahle für meine Schwäche. Sie haben die Soldaten vor der Kathedrale gewarnt. Sie hätten fast alles verdorben. Sie haben meine Schulter verletzt. Auch Sie müssen jetzt bezahlen. Was haben Sie mit mir vor? Wir werden an einem einsamen Strand halten. Dort suchen wir einen spitzen Stein. Und damit werde ich Ihre Schulter zertrümmern. Und dann Ihre Nase. Und dann Ihre Zähne. Und so weiter. Es tut mir leid. Es tut Ihnen überhaupt nicht leid. Der Stein. Nicht wahr? Mit beiden Händen umklammerte er das Steuerrad. Je länger ich das fahle Gesicht beobachtete, die Schweißperlen auf Stirn und Schläfen, desto stärker wurde mein Gefühl. Abscheu. Ibuprofen gegen Fieber. Wirkt nicht. Überall wird man beschissen. Ich wollte nicht sterben. Nicht so. Nicht diese Nacht. Nicht in den Händen dieses banalen Monsters. Scheiß Boot, verdammt! Was? Motorschaden? Was weiß ich denn? Scheiße. Also gut. Es ist jetzt 2.30 Uhr. Gegen 5 Uhr wird's hell. Das heißt also, ich habe 2,5 Stunden Zeit, sie zu foltern. Er wickelte das Ankertau um ihren Hals. Das Tau sollte sie würgen, aber nicht erdrosseln. Was haben Sie mit Eleni Halanis gemacht? Mit wem? Mit der Journalistin. Ich habe sie weggeworfen. Sie... Ich rammte ihm meine Füße in den Bauch. Er taumelte. Ich versuchte einen zweiten Tritt. Er hielt meinen Fuß fest, drehte ihn. Ich fiel zu Boden. Gabriel warf sich über sie. Seine Hände zogen das Ankertau fest. Ich fühlte seinen fieberheißen Körper. Die Hände zogen fester. Ich konnte nicht mehr atmen. Das Tau presste ihre Kehle zusammen. Ich fühlte einen Griff, eine Waffe. Meine Finger waren taub. Ich konnte sie nicht richtig bewegen. Die Waffe fiel aus meiner Hand. Immer fester zog sich das Tau um ihren Hals. Ich sah rote und schwarze Flecken. Ich spürte meinen Körper nicht mehr. Einatmen, ausatmen. Einatmen. Gabriel rutschte von ihrem Rücken. Ihre Gesichter waren sich sehr nah. Wieso wirkt er mich nicht mehr? Ein kleiner Blutfleck breitete sich auf seiner Hose aus. Sie hatte seinen Oberschenkel getroffen. Warum erschießt er mich nicht? Sein Arm gab nach. Er fiel auf den Rücken. Ich versuchte aufzustehen. Sofort wurde alles um mich herum schwarz. Reue. Verbrechen. Mit Mühe schaffte ich es, mich aufzusetzen. Reue. Er blinzelte nicht mehr. Er war tot. Die Leiche lag zu meinen Füßen. Ich roch seinen Schweiß in meinen Haaren. Mein Körper war voller Blutflecken. Sie rieb die Fesseln an einem Bootshaken, bis sie rissen. Dann sprang sie ins Wasser. Ich tauchte, um den Blut- und Schweißgeruch abzuwaschen. In der Ferne sah ich ein Licht, schwach und flackernd. Ich schwamm auf das Licht zu. Kreta, Heraklion, 16. August. Wohin fahren wir? Es gab einen Funkspruch vom Steuermann eines Ausflugsschiffes. Er hatte eine junge Frau an Bord, in zerrissener Kleidung und mit Würgemalen im Hals. Ich will über die letzten 24 Stunden nicht reden. Und hier? Kriegen Sie Nachrichten aus Athen? Das ganze Land ist ohne Strom. Die Kommunikation ist chaotisch. Regierungscomputer sind tot oder spielt verrückt. In den meisten Ministerien sind die Notstromaggregate ausgefallen. Was wollen Sie jetzt mit mir? Wir haben Ihnen gegenüber nicht mit offenen Karten gespielt. Wir haben Sie in eine Sache hineingezogen. Wer sind wir? Ja, Eleni und ich. Ich kenne Sie schon sehr lange. Ich war Kommissar in der Antikorruptionsbehörde. Ich habe Eleni Informationen geliefert, an die sie sonst nicht rangekommen wäre. Und von wem habe ich die Einladung nach Athen bekommen? Das war Elenis Idee. Sie kam mit ihrer Story irgendwie nicht voran. Wir wussten, es gab eine Verbindung nach Libyen, vermuteten, es ging um eine Waffe, aber es fehlten noch wichtige Informationen. Eleni hatte Jannis Namen in den Notizen ihres Vaters gefunden, aber wir wussten nicht, welche Rolle er spielt. Und dann kamen Sie. Erinnern Sie sich an unser erstes Gespräch auf dem Kommissariat? Sie hatten geglaubt, ich hätte was damit zu tun. Ja, ehrlich gesagt, ich wusste es nicht. Aber Sie haben von dem Mann erzählt. Dem Stahlkoffer. Und dann das Schlauchboot aus Libyen. Eleni und ich haben telefoniert. Sie sagte sofort, das ist unser Köder. Für Yannis Kostake, ja. Sein richtiger Name ist Panayotis Koufos. Er ist Derivatehändler an der Board Street. Er hat schon immer das große Rad gedreht. Credit Default Swaps. Moment, Sie meinen Versicherung für Zahlungsausfälle oder was? Mhm, richtig. Wenn Sie genau den Tag wissen, an dem ein Land nicht mehr in der Lage ist, seine Schulden zu bezahlen, dann können Sie mit wenig Einsatz eine Menge Geld machen. Milliarden. Ich verstehe. Griechenland war nur der Anfang. Aber was wollen Sie mit der Story? Wir wollen beide weg. Eleni in die USA und ich nach Deutschland. Ich habe Chancen bei der deutschen Polizei. Aber ich habe Schulden. Eleni hat Schulden. Ein Neuanfang kostet Geld. Ich begriff, dass er nichts von Elenis Tod wusste. Und auch nichts davon, dass Eleni niemals vorhatte, die Story mit ihm zu teilen. Alle betrogen sich. Die Welt war entsetzlich. Hey, Maria! Ach, hallo, ich hab euch so vermisst. Ich dachte, du würdest schon gestern kommen. Flug verpasst. Hast du dich gut in Athen amüsiert? Boah, ist eine aufregende Stadt. Maria, hast du mir was mitgebracht? Ja, klar. Hier, schau mal. Boah, hier. Ein Jeep? Den probiere ich gleich mal aus. Mensch, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Gestern Abend habe ich ständig versucht, dich anzurufen, aber dein Telefon war immer tot. Ich glaube, ich habe es verloren. Und was ist mit der Polizei? Hat sich geklärt. Boah, Gott sei Dank. Die sind ganz schön chaotisch hier, die Griechen. Ja. Kann man so sagen. Das Perseus-Protokoll. Nach dem gleichnamigen Roman von Kai Hensel. Es sprachen Maria Tanja Schleif, Gabriel Fabian Gerhardt, Eleni Gustav-Peter Wöhler, Panoyas Hans-Peter Hallwachs. Und als Erzähler Wolfgang Pregler. In weiteren Rollen Navid Akravan, Martin Bross, Hüseyin Michael Cirpici, Ina Lewa, Sibylle Jacqueline Schettwill, Maximilian Hilbrand, Frank Musekamp, Simon Roden und viele andere. Technische Realisation Gertrud Melcher und Sebastian Nohl. Regieassistenz Agnieszka Pawlowska. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012.